Der Titel des einen Films, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, könnte auch den Inhalt des anderen Films beschreiben, der danach kommt. Der Stand der Dinge heißt er nämlich, und das ist das, was in Beziehungen ja oft und gern und meist von den Frauen thematisiert wird, wenn es nicht mehr ganz so gut läuft. Oft mit der tückisch harmlos eingeläuteten Frage, liebst du mich eigentlich noch? Aber ehe wir zu dem Film kommen, der Stand der Dinge heißt und in dem es mal nicht um Beziehungen geht, wollen wir Ihnen einen Film vorstellen, der tatsächlich eine Beziehungsgeschichte ist und den möglicherweise verwirrenden Titel hat, Alle anderen. Hannelore Haider ist unsere Kritikerin im Studio. Welche Paargeschichte wird denn in Alle anderen erzählt? Die von Gitti und Chris, so zwei Mitdreißiger, er ein erfolgloser Architekt, sie eine ziemlich erfolgreiche Pressefrau, so im Musikgeschäft eine Agentin. Die beiden machen Urlaub auf Sardinien im Haus der Eltern von Chris, weil sie selber sich so einen schönen Urlaub gar nicht leisten könnten. Und die Krise erwächst aus ganz normalen alltäglichen Situationen, die wir alle aus dem Urlaub kennen. Sie möchte abend noch tanzen gehen, er möchte aber lieber mit dem Buch unter der Palme sitzen, und es sind so kleine Alterssituationen, aus denen dann wirklich eine schwere Krise erwächst und die mit großen Temperamentsausbrüchen, mit riesigen Gefühlen, nicht mit der Frage, liebst du mich, sondern mit der ins Gesicht geschleuderten Tatsache, festgestellten Tatsache, ich liebe dich nicht mehr, einhergeht. Also ein sehr, sehr turbulenter 2 Stunden Film, in denen wir im Wesentlichen diese zwei Menschen sehen. Sie treffen dann noch ein anderes Paar, was wichtig ist, weil das andere Paar es alles ganz anders macht. Das bringt nun nochmal diese Krise der Beziehung so richtig zum Kochen. Aber ansonsten sehen wir im Wesentlichen zwei Menschen, die sich ein bisschen aneinander abarbeiten. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, das ist eigentlich so die Konstellation des französischen Films, wo bekanntermaßen immer sehr viel geredet wird. Das ist aber ein deutscher Film und hier wird genauso viel geredet. Aber ja, Trotzdem geht das auf. Das geht sehr gut auf. Ich habe auch gestaunt. Ich dachte eigentlich, die Deutschen können sowas gar nicht. Also Ingmar Bergmann ja und Erik Romer auch. Aber was ist mit den Deutschen? Maren Ader heißt die junge Frau. Das ist ihr zweiter Film. Und sie macht etwas, was ich unheimlich bewundere. Sie hat nämlich den Mut, wirklich Situationen spielen zu lassen. Also die beiden beginnen ihren Tag irgendwo und daraus eskaliert am Ende wieder ein großer Disput, ein großer Streit. Aber es ist nichts vorgegeben. Auch der Zuschauer sieht nicht, wohin das eigentlich läuft. Sie lässt es wirklich erspielen von zwei genialen Schauspielern, sind Theaterschauspieler, Birgit Minichmeier und Lars Eidinger. Die können das eben. Sie sind geübt in solchem Spiel auf der Bühne, und es wirkt aber absolut natürlich. Das ist nicht theatralisch. Es wird meistens so in der Halbtotalen gefilmt, als würde man als Zuschauer so hinter dem Oleanderbusch sitzen und eigentlich fast mit dabei sein. Die hat ja auch, die Birgit Minichmeier, dafür den Silbernen Bären auf der Berlinale bekommen. Und wenn ich das höre, was Sie jetzt sagen, dann klingt das sehr euphorisch und dass sie es wirklich verdient hatte. Absolut. Und ich habe bloß immer ein bisschen Angst, wenn man über diesen Film redet und wenn man Freunden diesen Film empfiehlt, dass die Leute so denken, das ist so ein schweres und Drama und das sind so, naja, die heute 30-Jährigen, die sowieso nie Fuß fassen und sowieso nie genau wissen, was sie wollen. Der Film ist wirklich klüger, erstaunlicherweise, weil auch Maren Ader, die Regisseurin, ist eine junge Frau. Man geht schon sehr in sich und denkt über seine eigene Beziehung nach, wenn man in diesem Film sitzt. Und trotzdem ist es auch eine Sommergeschichte. Also auch die Natur und Sardinien kommt zu ihrem Recht. Der zweite Film, den wir vorstellen wollen, beschreibt eine Gruppe von Menschen, die vermutlich neben den Liebespaaren zu den meist gefilmten gehören dürften, nämlich die Journalisten. Da gibt es ja in der Filmgeschichte einige berühmte Filme über den Watergate-Skandal etc. Auch hier im Stand der Dinge geht es um diese Berufsgruppe. Allerdings haben sich die Dinge für die Journalisten bekanntermaßen sehr verändert. Was ist das für eine Geschichte? Was geschieht da? Der Stand der Dinge ist eigentlich ein Polit-Thriller, der so eine politische Intrige, so eine große, ich sag jetzt mal, Schweinerei aufdecken soll, denn es ist so, dass ein Kongressabgeordneter einem Komitee vorsitzt, das die Ausgaben im US-Verteidigungshaushalt kontrollieren soll. Und er kommt darauf, dass sich im Prinzip am Ende nur eine einzige Firma die lukrativsten Aufträge unter den Nagel reißt. Als seine Geliebte vor die U-Bahn gestoßen wird und dadurch getötet wird, gerät er in den Mittelpunkt eines Sexskandals, der nun wieder vor allen Dingen durch die Medien hervorgerufen wird. Es ist klar, man will diesen Politiker mundtot machen und benutzt deshalb die Geschichte von seiner getöteten Geliebten. Und Was macht an einer solchen Stelle ein investigativer Journalist, der auch noch befreundet ist mit diesem betroffenen Politiker? Er recherchiert natürlich und will so eine ganz große politische Enthüllungsstory machen. Das Problem ist, dass das heute immer schwieriger geworden ist. Also nicht nur wie bei Robert Redford und Dustin Hoffmann in Die Unbestechlichen, dass es so 100.000 politische Rücksichten gibt, die man zu nehmen hat, sondern das Zeitungsgeschäft, und das zeigt der Film deutlich, ist einfach nicht mehr so, dass es auf langen Atem gebaut ist, dass die Leser nun ewig warten, bis Russell Crowe spielt hier diesen Journalisten, bis Russell Crowe nun aus der Hüfte kommt und endlich seine gut recherchierte Story hat, sondern die wollen dann jeden Tag schon häppchenweise auch vom Sexskandal was wissen. Der Film ist sehr gut besetzt mit Helen Mirren, mit Russell Crowe, Ben Affleck spielt diesen aalglatten Politiker. Er ist sehr solide gemacht und er erinnert schon an diese Filme, vor allen Dingen eben aus den 70er, 80er Jahren, die wir alle so gemocht haben. Aber nicht ganz so toll vermutlich. Ich fand es letztlich nicht ganz so provokativ, weil A, wissen wir wirklich, wie das große Geld in der großen Politik mitmischt, und wir wissen auch ein bisschen, wie es im Zeitungsgeschäft zugeht, und er hat nicht so viel Aufregendes zu bieten, außer seiner tollen Besetzungen, dass es eben so ein wirklich Hochglanz-Hollywood-Film ist, und das meine ich in dem Fall mal nicht abfällig. Unsere Filmkritikerin Hannelore Haider über Der Stand der Dinge aus den USA und den deutschen Film Alle anderen. Beide laufen ab morgen in unseren Kinos an. Kurz vor 11 übrigens können Sie ein Porträt über Maren Ade hören, der Regisseurin von Alle anderen. Und auf unserer Internetseite stehen wie gewohnt die Angaben über die Filme unter dradio.de.